Dankeschön. Als nächstes haben wir ein Märchen für unsere jüngeren und älteren Zuhörer. Und das heißt, Pinocchio sitzt im Knast. Vielleicht ein klein bisschen mehr Synthesizer.